Turn up the bass. Arschloch, der ich komme. Du klemmst mir meine Eier ab. Ja, scheiß an, bist so geil gemacht. Ich liebe meine kleine Stadt. Kleine Stadt. Kleine Stadt. Kleine Stadt. Ich liebe meine kleine Stadt. Kleine Stadt. Kleine Stadt. Ich liebe meine kleine Stadt. Schlappe Mac, mir so geil meinen Jungschwanz ab. Wen wundert das? Wen wundert das? Weil sie es doch mit 100 macht. Zwei Finger in die Hintertür, wenn ich an ihrem Kitzler spiel. Ah, ah, ah, der Finchi macht es mit Gefühl. Spielzeug brauch ich nicht, denn meine Zunge ist die Waffe. Deine Pussy ist so lecker, dass ich stundenlang dran nasche. Ey, ich wumms dich, bis ich platze. So krass war es noch nie. Nur ein ostdeutscher Schwanz gibt dir Orgasmusgarantie. Aua, es tut so weh. Bitte schieb ihn nur zur Hälfte rein. Wichs mein Schwanz, ich liebe diesen kranken Scheiß. Trotz tausend Hämatome hast du Finchi noch nicht angezeigt. Es ist Kampfgeschrei, was nachts aus unserem Schlafzimmer klingt, weil das hier in deinem Blackmail ein paar Glassplitter sind. Ach, du magst es bestimmt, ja, ich kenn doch meine Zaubermaus. Freut's ja auch vor Freude, wenn ich dir in deine Schnauze hau. Die Augen blau, kein Problem, dann schwingst du dich halt. Ey, du weißt ja Bescheid, wenn ich trink, dass es knallt. Trotzdem liebst du mich, kommt hier mein Pferdeschwanz im Schädel. Läuft das Schwärmer in die Kehle, ein Herz und eine Seele. Ey, hier lernst du was fürs Leben, das Kondom kannst dir sparen. Baby, I have no AIDS, I'm from the GDR. Aua. Aua. Aua. Aua. Aua. Fick mich, Fisch. Aua. Es tut so weh, bitte schieb ihn nur zur Hälfte rein. Fick mich, Fisch. Freestyle. raise from the top of my dome. Eigentlich war etwas ganz anderes geplant, und zwar ein harmloses Interview mit Vis-a-vis. Ich bin zu viel. Zeig mal deine Nippel. Do the day I die. Ba-ba-ba-bam, Volume 1. Thank you. lover, lover, Saketa lover. Saketa lover. Lover, lover. Ist der Ketamina. Ballert mit Ketamina. Ist der Ketamina. Ballert mit Ketamina. Ballert mit. Ballert mit. Ballert mit. Ballert mit. Ballert mit. Ballert mit. Ballert mit. Ballert mit. Ist der Ketta lover. Let's go. tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night. I feel it. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night. Yeah. Let's do it, let's do it, let's do it, let's do it, and do it, and do it. Let's live it up and do it, and do it, and do it, do it, do it. Let's do it, let's do it, let's do it, do it, do it, do it. Here we come, here we go, we gotta rock, rock, rock, rock. Easy come, easy go, now we on top. Feel the shot, body rock, rock it, don't stop. Danke für alle. ich meine die Welt bunt, das alles muss kein Traum sein, Traum sein. Ich spür die Veränderung, ich atme wieder aus, ein, aus, ein. Und kann endlich wiedersehen, wie die Sonne durch das Blau scheint, Blau scheint. Dass ich die Pille nehme, damit auch alle wissen, dass ich übelst Bock auf Bumsen hab. Wollt ihr wissen, was über eure Zukunft? Können Sie mir sagen, ob ich morgen meine Schuhe verlieren werde? Ich habe das Gefühl, es könnte sein. Schuhe? Bah, Madame Futura sagt doch nichts von die Schuhe. Sie sagt voraus die Zukunft. Doch vorher, ich stelle muss an euch eine Frage. Ihr habt Geld? Kennst du vielleicht jemanden, der davon einen haben möchte? Ich? high.